ganz ehrlich wäre, dann müsste ich mir eingestehen, dass ich Fehler begehe, doch werde ich es wohl nie verstehen, warum mein Stolz mir so auf dem Weg steht, mir nicht aus dem Weg geht und immer nach dem Gegenteil von dem, was ich will, strebt. Es ist wirklich egal, was ich tue, es ist oft so, dass mir mein eigenes Ich einen Strich durch die Rechnung macht, egal wo sich mein Leben gerade abspielt, es wird durch Zombies versaut. Sie haben sich in Form von fremden Gedanken in mein Hirn gekauft. Ich kann nicht unterscheiden zwischen dem, was ich selber will und zwischen dem, was schlaue Propheten mir mit auf den Weg geben. Ich fühle mich wie ein Knecht der Gedanken von anderen Leuten. Wäre ich doch eine Spinne und könnte mich von allem fretten, häuten, das mich umgibt wie ein Korsett aus Dornen und Messern, das mich dann hindert, mein Leben zu leben und mich zu verbessern. Jeder Kopf ist klüger und weiser als mein eigener. Dadurch werde ich zu meinem eigenen Henker und Peiniger. This is the road of no return, there is no turning back. You walk on a thin line of death, so hold your fucking breath. If you think you can be free at last, then you have to reflect your future, present and past. This is the road of no return, there is no turning back. You walk on a thin line of death, so hold your breath. If you think you can be free at last, then you have to reflect your future, present and past. Die Bedeutung von den Worten, die ich jeden Tag zu hören kriege, wird mir erst deutlich, wenn ich anfange, sie als meine eigenen zu nehmen und mich nicht mehr frage, was hab ich da gerade gesagt? Mit der Zeit fängt der eigene Geist an zu versagen. Die Fehlfunktionen häufen sich, das Vertrauen lässt nach. Das Nachfragen wird schwieriger und mit der Zeit ja nach und nach können die Keime in dir keimen, wachsen und gedeihen. Je länger man nichts unternimmt, umso schwerer kannst du dich befreien. Dein Handeln ist geprägt von Zweifeln an dem, was du tust. Auch wenn du dich wohlfühlst mit Tee oder einem Stück Kuchen, willst du plötzlich Dinge, die du vorher nicht wolltest. Dann schmeißt du dein Glück weg, auch wenn's aus Gold ist. So sind wir alle, kontrollierter Abschaum. Ich will hier abhauen und irgendwo bei den Sternen mir meine eigene Welt aufbauen, um zu schauen, ob es sich lohnt, meinen Vorstellungen zu trauen. Für eine Welt voller Liebe, Freundschaft und Vertrauen und ohne Glauben an die Macht der Auserwählten, die wir durch Wahlen dazu erwählten, uns für dumm zu verkaufen, zu quälen, unsere Freiheit zu nehmen. Die Freiheit, die wir brauchen, um Menschen lieben zu können. Denn ohne Liebe ist die schönste Welt ein Ort der Verdammnis, yo. This is the road of no return, there is no turning back. You walk on a thin line of death, so hold your fucking breath. If you think you can be free at last, then you have to reflect your future, present and past. This is the road of no return, there is no turning back. You walk on a thin line of death, so hold your breath. If you think you can be free at last, then you have to reflect your future, present and past.